Gmorg hob den Kopf. Der Junge war einen Schritt zurückgetreten und hatte sich hoch aufgerichtet. »Ich bin Atrio!« Ein Zucken lief durch den abgemagerten Leib des Werwolfs. Es wiederholte sich und wurde stärker und stärker. Dann kam ein Geräusch aus seiner Kehle, das wie keuchendes Husten klang. Es wurde immer lauter und rasselnder und steigerte sich zu einem Brüllen, das von allen Hauswänden zurückschallte. Der Werwolf lachte. Es war das entsetzlichste Geräusch, das Atrio jemals gehört hatte. Und nie wieder hörte er etwas Ähnliches. Dann war es plötzlich zu Ende. Gmorg war tot. Atrio näherte sich dem toten Werwolf, beugte sich über dessen Kopf und berührte mit der Hand das struppige schwarze Fell, und im gleichen Augenblick, schneller als jeder Gedanke, hatten Gmorgs Zähne zugeschnappt und sich in Atrios Bein festgebissen. Noch über den Tod hinaus war das Böse in ihm mächtig. Verzweifelt versuchte Atrio, das Gebiss aufzubrechen. Es war vergebens. Wie mit stählernen Schrauben festgehalten, saßen die riesigen Zähne in seinem Fleisch. Atrio sank neben dem Leichnam des Werwolfs auf den schmutzigen Boden nieder. Und Schritt für Schritt, unaufhaltsam und lautlos, drang das Nichts von allen Seiten durch die schwarze hohe Mauer, die die Stadt umgab.